seine Stirn sank gegen das kalte Glas. Sein Mund hauchte gegen die Scheibe. Ich werde gefasst. Ich werde gefoltert. Ich gestehe. Ich. Jetzt schlug die Uhr. Haldin wird gefasst in dieser Nacht, gefoltert, gehängt. Brasumov hört gerüchtweise davon. Gleichgültig gegen die Gefahr, sich dadurch verdächtig zu machen, etwa in den Augen der Genossen Haldins, hält er sich verborgen. Als in der zweiten Woche von einem kurzen Ausgang heimkommt, findet er sein Zimmer durchwühlt. Die Polizei hat Haussuchung gehalten. Brasumov beschwert sich bei den Behörden. Von einem dieser Beschwerdegänge kehrt er nicht zurück. Er bleibt verschwunden. Umbau, Szenenwechsel. Genf ist der neue Schauplatz. Die Zeit, März etwa, der Winter ist vorbei. Jetzt komme ich ins Spiel. Das heißt, der alte englische Lehrer und Gewehrsmann unserer Geschichte, den ich hier vertrete. Er gibt in der Kolonie der russischen Emigranten, die sich in Genf versammelt haben, Englischunterricht. Seine Sympathien für die versprengten Sozialisten sind gering, geringer noch als die für ihre Sache. Es ist eine sehr englische Art der Geringschätzung, die er empfindet. Er hält sie für einen bunten Haufen von Abenteurern, intellektuellen Wirrköpfen, Hochstaplern und Schwärmern. Auch die neuen Refugiés, die gerade in letzter Zeit in großer Zahl dazugekommen sind, stimmen ihn nicht freundlicher. Nur die beiden Damen Haldin, die seit Jahresfrist in Genf wohnhaft sind, haben sein Vertrauen, die Mutter und die Tochter. Die beiden Damen halten kaum Kontakt mit ihren Landsleuten. Sie haben Sorgen, schwere Sorgen. Viktor Haldin, der Sohn und Bruder, mit dessen Ankunft sie in diesem Winter gerechnet hatten, ist ausgeblieben. Schlimmer, sie haben Nachrichten, dass er nach einem Attentat verhaftet worden sei. Was das in seinem Fall bedeutet, ist ihnen klar. Frau Haldin fürchtet, dass sie ihr Sohn nicht habe retten lassen wollen. So wenig wie ihr eigener Bruder, der vor etwa 50 Jahren nach dem Petersburger Dekabristenaufstand gefasst und hingerichtet worden ist. Natalie, die ihren Bruder Viktor besser zu kennen meint, glaubt ihr an Verrat. Durch wen? War Arglist im Spiel? Ein bloßer Zufall oder nur Versagen? Sie und der alte Lehrer führen endlose Gespräche, die um den Verschwundenen gehen, um seine Sache, um die Gründe, um die Rechte dieser Sache, um den mutmaßlichen Verräter. Die Zuneigung des alten Manns für Natalia Viktorowna Haldin ist tief, fast zärtlich. Und die Beobachtung, dass das Schicksal des Bruders das junge Mädchen selber mehr und mehr zu revolutionieren macht, bekümmert ihn. Die erste Genfer Szene unserer Erzählung? Ein Spaziergang des alten Lehrers mit seiner jungen Schülerin am Genfer See. Der Lehrer warnt sie vor ihren Landsleuten, deren Versammlungen sie neuerdings besucht, vor ihrem Einfluss, ihrer Art zu denken. Natalie darauf. Ich behaupte gar nicht, dass ich alles begriffe, was sie tun und sagen. Und wer zwingt mich denn, mein Leben nach ihnen einzurichten? Ich bin kein Sklave. Ich habe in Russland Sklaven genug gesehen. Aber ich bin jung und unerfahren. Warum sollte ich ihnen nicht zuhören? Es kann mir nichts schaden, mich beim Denken anleiten zu lassen. Sie ging plötzlich schneller. Dann blieb sie stehen und drehte sich nach ihrem Lehrer um. Ich wollte Ihnen einen Brief zeigen. Er ist von meinem Bruder. Es ist sein letzter. Sie verwinden seinen Tod nicht? Nein. Er hat nie gezweifelt. Wenn ich an meinen Bruder denke, kommen mir die Despoten, die unser Land beherrschen, elend vor, jämmerlich. Jämmerlich und grausam. Vor allem aber jämmerlich. Nur die Despoten. Das verstehe ich nicht. Nicht doch die Revolutionäre, ich meine, die sie hier in Genf. Ich glaube, Sie verachten uns. Sie hassen die Revolution. Sie sind Engländer. Sie gehören einem Volk an, das mit dem Schicksal einen Handel geschlossen hat. Ich will Sie nicht beleidigen, aber wir haben keinen Handel geschlossen. Uns hat niemand für eine bestimmte Menge Geld eine bestimmte Menge Freiheit angeboten. Sie schrecken vor der Revolution zurück, als wäre sie etwas, was sich nicht gehörte. Der alte Lehrer senkte den Kopf und nickte. Aber ich habe eine sehr hohe Meinung von Ihnen. Natalie errötete ein wenig. Glauben Sie, ich wüsste das nicht? Ich kann nichts tun. Ich kann nur zusehen. Ich war nicht so einsam, wenn ich merkte, dass Sie zusahen. Der Lehrer sah beiseite, als scheute er sich, ihr Erröten mit anzusehen. Und dann setzte er wieder zu einer Lektion an. Sie sprechen von Ihrer Revolution. Es ist meine. Sie ist es jetzt geworden. Bedenken Sie doch, in einer wirklichen Revolution, ich meine keinen bloßen Putsch oder allgemeinere Veränderungen, in einem Umsturz kommen nicht nur wertvolle Menschen nach oben. Da gibt es Fanatiker, gescheiterte Intellektuelle, Heuchler, die auf Macht aus sind. Ich will damit nur sagen, es wäre schrecklich, wenn auch Sie sich opferten. Sie haben keine Ahnung. Sie verachten diese Leute hier und andere haben sie noch nicht erlebt. Es gibt sie aber. Sie sind unter uns. Natalie zog einen Brief hervor. Es gibt sie, diese makellosen, wunderbaren Einzelnen. Einzelne? Das habe ich nicht bestritten. Sie sind nur einzeln, weil sie das ganze Wagnis auf sich nehmen. Mein Bruder war auch einzeln. Ich kenne ihn nicht anders. Er hat es gewagt. Und es gibt viele Einzelne. Für jeden, der sich opfert, treten 3, 4 neue auf. Sie glauben, dass sie alle makellos und wunderbar sind. Es sind die Worte meines Bruders. Hier, sie stehen in diesem Brief. Und er wendet sie auf Menschen an, nicht nur auf Ideale? Auf einen Einzelnen. Er ist in Genf. Der alte Lehrer saß ja in Genf. Gehört er zu den Neuen, die dazugekommen sind? Er kam allein her. Wann? Er kam kürzlich. Sie kennen ihn? Jetzt errötete sie tief, aber ihr Ja klang fest, fast trotzig, fest entschlossen. Sie sprachen über Ihren Bruder mit ihm. Ja. Hat er eine Erklärung dafür, dass Ihr Bruder nicht geflohen ist? Nein. Er ist nur sicher, dass seine Tat kein Akt der Selbstverleugnung oder der Verzweiflung war. Alles andere hält er für Gerüchte. Sie werden ihn wiedersehen. Ich hoffe es. Jetzt mögen Sie mich warnen, ja? Der Lehrer sagte, ich begreife Ihre Neugier gut. Es ist nicht Neugier. Mein Bruder selber hat ihn wunderbar und makellos genannt. Soll ich ihn meiden? Den Aufzeichnungen unseres Gewehrsmanns nach hat ihm Natalie ausführlich erzählt, wie sie ihn getroffen hatte. Sie habe ihn zusammen mit einem ihr bekannten Refugier aus Petersburg getroffen. Bei der Vorstellung habe sie in ihrer großen Überraschung unwillkürlich seinen Namen wiederholt. Herr Rasumov. Der Fremde habe aufgeschaut, gestutzt. Verzeihen Sie, ich kenne Ihren Namen von meinem Bruder. Ich bin die Schwester Viktor Haldins. Der alte Lehrer fragte, welchen Eindruck macht er auf Sie? Einen ungewöhnlichen. Er wirkt wie ein Mensch, der unter seinen Gedanken mehr zu leiden hat als unter einem Schicksal. Sie sehen mich an. Für einen Russen ist das nicht so ungewöhnlich, gar für einen jungen Russen. Es gibt so viele, die unfähig zum Handeln sind und doch auch wieder unfähig, untätig zu bleiben. Sie halten ihn für einen solchen Menschen. Sie fragten mich nach meinem Eindruck. Verzeihen Sie, der Eindruck Ihres Bruders von ihm war schließlich auch bedeutend. Wie schrieb er? Makellos und wunderbar. Ein hohes Lob. Das Höchste. Das ist es, was mich daran so überrascht. Ach, Sie hätten nur den Menschen kennen sollen, der so geurteilt hat. Das ist wahr. Wie vieles, was Sie sagen. Dabei habe ich mich unmöglich aufgeführt. Ich sagte seinen Namen, streckte ihm die Hand hin. Und er nahm sie? Nein. Das heißt, er hätte sie gewiss genommen. Er ist erzogen. Aber ich überfiel ihn ja mit meinem Namen. Dem Namen meines Bruders. Das machte ihn fast taumeln. Er fuhr zurück, er lehnte sich an die Terrassenmauer. Wusste er von Ihnen durch Ihren Bruder? Ich weiß es nicht. Ich stand nur da, sah, wie es ihn erschütterte. Vielleicht gehört es zu der Erschütterung, dass er mir jetzt die Hand gab. Beide Hände. Und ich ergriff sie. Das ist beinahe ein Bündnis. Das haben Sie verstanden. Wir haben nicht geredet. Wir waren nicht allein. Ich ging danach sogleich. Sie sahen ihn wieder? Ich hoffte, ihn heute zu treffen. Hier. Dann will ich lieber gehen. Das konnte ich nicht wissen. Und warum gehen? Wir sind nicht verabredet. Ich habe nur gesagt, dass ich hier jeden Tag spazieren gehe. Und er ist nicht gekommen. In all diesen Tagen nicht. Hat er den Satz verstanden? Ja. Er war erschüttert. Aber er hing beinahe an meinen Lippen. Es kann ja sein, dass er schon wieder abgereist ist. In diesem Augenblick kam Rasumov. Ein junger Mann in einem braunen Anzug, der ohne Eile kam. Er hielt den Kopf gesenkt, schien in Gedanken, doch als er uns gewahrte, riss er sich geradezu zusammen. Natalie ging ihm entgegen. Ich freue mich, dass Sie einander kennenlernen. Ich bin sehr spät gekommen, verzeihen Sie. Ich danke Ihnen, dass Sie überhaupt gekommen sind. Sie hielt noch immer seine Hand. Der alte Lehrer beobachtete das Paar und er gibt an, es sei ihm aufgefallen, dass Herr Rasumov viel älter gewirkt habe, als seinen Jahren angemessen gewesen sei. Natalie stellte die Herren einander förmlich vor und verabschiedete sich sogleich, sie könne ihre Mutter nicht allein lassen. Als sie gegangen war, sagte Rasumov: Es scheint, als wäre es mein Schicksal, stets alles und jedermann verstehen zu müssen. Der alte Lehrer ging auf diesen Ton nicht ein. Er sagte ruhig: Wir können ja ein wenig weitergehen, falls Sie nichts dagegen einzuwenden haben. Fräulein Haldin müssen Sie auf jeden Fall entschuldigen. Sie hat es im Moment recht schwer, nicht nur mit ihrer Mutter. Sind Sie beauftragt, mir das mitzuteilen? Was wollen Sie von mir? Wer sind Sie überhaupt? Wieso verstehen Sie Russisch? Ich bin in Petersburg geboren. Und jetzt sind Sie in Genf und bringen uns Russen Englisch bei. Das tue ich. Auf diese Weise habe ich Fräulein Haldin kennengelernt. Sie liest mit Ihnen englische Gedichte. Auch das kommt vor. Die Aufregungen, die Fräulein Haldin zurzeit besorgen, haben aber eher mit englischen Zeitungen zu tun. Unser Gewehrsmann fährt fort. Herr Rasumov habe ihn unablässig angestarrt. Anscheinend sei es ihm nicht bekannt gewesen, dass die Nachricht von der nächtlichen Verhaftung Viktor Haldins in einer englischen Zeitung gestanden hatte. Und das kann von A bis Z erlogen sein. Leider las es sich wie die Wahrheit. Und wie unterscheiden Sie die Wahrheit von den Lügen? Ich weiß nicht, wie man das in Russland macht. Ich jedenfalls... Zeitungen sind Zeitungen, in Russland und anderswo. Es gibt Indizien für die Wahrheit. Die Arte-Zeitung beispielsweise, die Nachricht bringt. Auch die Wahrscheinlichkeit der Nachricht, auch die Motive. Was sollte einen Journalisten veranlasst haben, sich eine umständliche Geschichte auszudenken über ein Ereignis, das die Welt ja kaum berührt hat? Aha, die unberührte Welt. Sie wird noch lernen, sich berührt zu fühlen. Sie waren Viktor Haldins Freund. Ein Genosse. Weil ich das wusste, gehe ich hier neben Ihnen. Ich hätte Sie auch stehen lassen können. Aber Fräulein Haldin hat mir seinen Brief gezeigt, in dem ihr Name steht. Dem Brief nach müssen Sie sein Freund gewesen sein. Haben Sie die Zeitung noch? Frau Haldin hat sie. Sie können sich auf alle Fälle denken, wie die Nachricht auf die Mutter wirken musste. Die beiden Frauen besaßen keine andere Brücke zur Welt, zur Zukunft, sage ich, als diesen Sohn und Bruder. Mit ihm hat Natalie Welt und Zukunft, wie es scheint, verloren. Das ist der Grund, weshalb es ihr etwas bedeutet, sie zu treffen. Ich nehme an, dass man mit Ihnen reden kann. Wir müssen etwas finden, was der alten Frau in ihrem fürchterlichen Kummer hilft. Gewiss, ja, warum nicht? Verzeihen Sie, ich bin nur müde. Ich habe in den letzten Nächten kaum geschlafen. Dann muss ich mich entschuldigen, dass ich so lange festgehalten habe. Nur eins noch. Frau Haldin scheint zu glauben, dass ich ihr Sohn nicht habe retten lassen wollen. Natalie nimmt eher an, dass er verraten worden ist auf irgendeine Weise. Auf irgendeine Weise? Dergleichen kann unvorhersehbar geschehen. Oder auch durch Zufall, auch versehentlich, aus Torheit, Schwäche. Schwäche? Fräulein Haldin neigt dazu, an das am ehesten Verzeihliche zu glauben. Und Sie, Sie selber? Was meinen Sie dazu? Ich meine, dass ihr allesamt verflucht seid. Mir gefällt, was Sie da sagen. So. Die Schwierigkeit ist nur, das Besondere des Fluches zu begreifen. Ist das so schwierig? Vielleicht ist es überhaupt mehr ein Zauber als ein Fluch. Es käme darauf an, die Verzauberung zu brechen. Ja. Ich hoffe, dass Sie die Zeit finden, die beiden Damen zu besuchen. Beide. Sie müssen sie sich nehmen, diese Zeit. So viel, was das Auftauchen Kirill Sidorowitsch Rasumows in Genf und den Anfang seiner sehr empfindlichen Beziehung zu Natalie Haldin angeht. Die persönliche Bekanntschaft unseres Gewehrsmanns mit Herrn Rasumow geht über dieses Vormittagsgespräch am See kaum hinaus. Das Übrige, was er uns mitzuteilen hat, hat er bekanntlich aus den Tagebüchern Rasumows, die später und als es vorüber war, in seine Hände kamen. Falls man Rasumow für einen kompetenten Zeugen für sich selber gelten lassen will, sind die Mitteilungen also authentisch. Danach ist es anscheinend bald nach diesem Morgen zu einer oder zwei Begegnungen zwischen Rasumow und einer anderen russischen Dame gekommen, die er bei einem Zwischenaufenthalt in Dresden oder Zürich kennengelernt hatte. Anscheinend, sage ich. Dass es zu dem Zusammentreffen gekommen ist, steht fest. Sophia Antonovna hat es bestätigt. Die Unsicherheit bezieht sich nur auf die zeitliche Reihenfolge der Ereignisse, die in den Aufzeichnungen Rasumows nicht datiert sind. Sophia Antonovna war eine Frau in mittlerem Alter, äußerlich vom Typ der Frauenrechtlerin jener Jahre, tatsächlich aber doch empfindsamer als bestimmt in ihrem Wesen. Ihr Vater war Handwerker gewesen, ein glückloser, gequälter Mann, der kaum die Steuern einnahm, die er ständig zu bezahlen hatte. Er starb früh und ließ Sophia als mittellose Waise zurück. Sie erzählte Rasumow gelegentlich. Ich stand an seinem Grab, fast noch ein Kind, allein. Und neben mir der Pope, von dem ich wenig zu erwarten hatte. Keine Hilfe, wenig Mitleid. Ich war 16. Für die Kirche war ein Mensch wie ich ein Ungeziefer, das sich in sein Schicksal zu ergeben hatte. Écrasé l'infâme. Ich habe damals die Devise umgedreht und sie zum Wahlspruch meines Lebens gemacht. Wenn ich nur könnte, würde ich ihn an alle Mauern schreiben, an die Kirchen, an die Kerker, die Paläste. Das Ungeziefer wütet gegen die Paläste. War so gedacht? Sehr gut, Sophia Antonovna. Nur scheint mir, dass Sie Ihre Zeit damit verbringen, den Wahlspruch Ihres Lebens in Wasser zu schreiben. Rasumow sah auf Ihr weißes Haar, die Quittung Ihrer Jahre und die ihr doch zugleich bescheinigten, wie makellos Sie waren, Ihrem Geist des Aufstands. Sie werden bei uns bleiben? Nein, Sophia Antonovna war nur auf einen Sprung nach Genf gekommen, in Begleitung zweier Revolutionäre, die aus dem Ausland eingetroffen waren. Darf ich den beiden sagen, dass sie hier sind, Rasumow? Sie würden sie umarmen. Ach. Was haben Sie? In Zürich habe ich Sie viel munterer gefunden. Ich bin nur müde. Ihr Männer seid empfindlich. Sophia Antonovna, ich verehre Sie, ich bewundere Sie auch. Den Mut. Sie betreiben dieses Leben jetzt seit 15 Jahren. Ja. Bewundernswert. Bewundernswert und traurig. Sie haben nie den Mut verloren? Rasumov, die Revolution ist älter als 15 Jahre. Und wenn etwas so alt wird, ohne nachzugeben, ohne zu verlöschen, dann ist Mut Pflicht. Ich weiß, dass Sie zu uns gehören, Rasumov. Aber viel Ahnung haben Sie noch nicht. Ich bin nicht so wie Sie. Nein, nein. Ich weiß, dass Sie viel besser sind als ich. Ich mühe mich seit 15 Jahren und muss erleben, wie zwei Wickelkinder kommen und es fertigbringen, beim ersten Versuch einen Volltreffer zu erzielen. Was für Wickelkinder? Sie und Haldin. Ich und Haldin. Sagen Sie, wie war Haldin? Wie er aussah, was für ein Mensch er war. So fragen Frauen. Nun, mit Frauen hat er ja nichts mehr zu tun. Sie leiden, Rasumov. Unsinn. Wogegen rennen Sie eigentlich immer an, Rasumov? Oder spielen Sie nur eine Rolle? Sie begreifen nichts. Nicht einmal uns Frauen. Dabei sind wir so einfach. Und so viel unbestechlicher als ihr. Im Leben gibt es schließlich keine große Wahl. Verfaulen oder verbrennen. Sie sollten wissen, dass Sie unter Frauen keine finden, die nicht lieber brennen möchte als verfaulen. Ich bin in Frauenfragen nicht bewandert, Sophia Antonovna, und was die Rolle angeht, die Sie mir angedichtet haben, ich spiele nicht. Oder doch weniger als alle anderen. Wer spielt? Alle. Ich spiele bloß nicht mit. Ich bin außerstande einzusehen, dass eure Theorien direkt vom Baume der Erkenntnis stammen. Das weiß ich. Ich kenne Sie ein wenig. Trotzdem gehören Sie zu uns. Und auch Ihr Denken ist vermutlich ganz in Ordnung. Und Sie sind nützlich, wertvoll. Wir verlassen uns auf Sie, blind, Rasumov. Es ist nur schade, dass Sie uns nicht leiden können. Schade? Manche glauben, dass Sie nicht mit Ihrem ganzen Herzen bei der Sache sind. Und Sie? Sie selber? Ich widerspreche diesen Leuten, denn ich kenne Sie. Ist es wirklich wahr, dass Sie danach... Wonach? Nach Ihrem Attentat, nachdem Sie und Haldin Ihre Bomben... Was soll daran wahr sein? Dass Sie hinterher in die Vorlesung gegangen sind. Natürlich ist es wahr. Ich habe in der Vorlesung gesessen und zugehört. Ich bin Student. Studenten sind am häufigsten in Vorlesungen anzutreffen. Und fallen dort nicht auf. Stimmt. Woher wissen Sie die Sache eigentlich? Ihre Kommilitonen haben uns geschrieben. Meine Kommilitonen wissen gar nichts. Ich hatte keinerlei Beziehung zu ihnen. Auch das ist uns bekannt. Es war sehr richtig, dass Sie Freundschaften vermieden. Trotzdem, womöglich gerade deswegen, bewundern Sie sie sehr. Nachdem die Polizei Ihr Haus durchsucht hatte, wussten Sie natürlich, wer bei dem Attentat die erste Bombe geworfen hatte. Und danach saßen Sie im Hörsaal und studierten. Sie Student. Warte. Weiter nichts? Darf man Sie nicht einmal bewundern? Sie haben kaltblütig gehandelt. Es machte nicht viel Mühe. Das ist noch bewundernswerter. Wollten Sie in Russland bleiben? Hinterher. Ich hatte keine Pläne. Sie warfen Ihre Bombe und gingen an die Arbeit in der Universität. Nein, ich ging nach Hause, holte meine Bücher und ging dann hin. Erstaunlich. War es nicht ganz richtig? Sie wollten also bleiben. In Petersburg. Und Haldin? Das weiß ich nicht. Ich weiß es nicht genau. Und dann? Danach blieb ich zu Hause. Sie wussten, dass Haldin schon verhaftet war? Ich hatte es gehört. Ich schäme mich manchmal, dass ich noch immer lebe. Der Tod ist nicht schlimm. Viel weniger schlimm als manches Leben, das nicht aufhört. Meinten Sie ein bestimmtes Leben? Ein Leben, das irgendein Bestimmter führt? Ein Sklavenleben, meine ich. Ein Dasein auf dem Abfallhaufen, meine ich. Russland, meine ich. Den Abfallhaufen der Gesellschaft, die in Russland herrscht. Eigentlich dürfte es keinen etwas kosten, dieses Sklavendasein auch zu wagen. Sie sind kein Schwärmer, Rasumov. Trotzdem verstehen Sie mich jetzt. Sie haben ja die unheimliche Kraft der Auflehnung. Haldin auch. Sie haben dieses fürchterliche Vieh getötet. Sie und Haldin haben durchgehalten. Und dabei kannten sie den Preis. Sie haben sich empört. Empörung. Ich weiß doch, wie schnell Empörung nachlässt, nachgibt. Sie müssen schon erlauben, dass ich Sie... Für Haldin kann ich jetzt nicht reden. Wir hatten nur den nötigsten Kontakt. Was mich betrifft, so weiß ich, dass es die Notwendigkeiten waren. Ein Gefühl für das, was Not tut. Nur dem bin ich gefolgt. Wahrscheinlich soll man nur Notwendigkeiten folgen. Sie machen nicht so leicht schlapp wie Empörung. In den eigenen Erinnerungen unseres Gewehrsmanns heißt es um diese Zeit, es vergingen etliche Tage, ehe ich Natalie Haldin wiedersah. Es war Frühling, der Himmel war von einem spröden Blau, die Sonne sprenkelte kleine goldene Punkte in ihre Augen, die freimütig blickten. Die Zuneigung, die ich für Natalie empfand, beschämte mich nicht, auch jetzt nicht. Es war ein uneigennütziges Gefühl, das ich selbst belohnen musste. Ich erkundigte mich nach dem Befinden ihrer Mutter. Immerhin habe ich mir wagen können, sie für eine kleine Weile allein zu lassen. Haben Sie Herrn Rasumov gesehen? Ja. Sie sind neugierig wie ein kleines Kind. Ich bin nur ein alter Mann, der sich um Sie sorgt. Sie wollen Einzelheiten wissen? Sie haben Herrn Rasumov darum gebeten, meine Mutter zu besuchen? Hat er Ihnen das erzählt? Nein. Dann fänden Sie es also auch gut, wenn er meinen Rat befolgte. Er müsste es nur bald tun. Hat er Ihnen genaueres mitgeteilt über die Aktionen Ihres Bruders? Nur wenig. Vielleicht will er mich schonen. Natürlich wird viel geredet und ich begreife, dass er es ablehnt, sich daran zu beteiligen. Er lehnt vieles ab. Gerüchte, Theorien, Menschen. Verachtung fällt ihm leicht. Vielleicht verachtet er sich selbst ein wenig. Er sieht weit. Er sieht viel weiter als die meisten der Genossen. Er sieht die Ziele an, nicht nur die Gegenwart. Es könnte sein, dass das sehr schwer ist. Und Sie verstehen ihn? Nicht ganz. Wissen Sie, ich glaube manchmal, dass er mich beobachtet, mich prüft. Prüft Sie? Es kommt mir vor, als versuchte er herauszufinden, ob ich vertrauenswürdig bin. Und das macht Ihnen Spaß, Natalie? Vielleicht braucht er Hilfe bei einer Unternehmung, die er plant. Sie sagen, dass er leicht etwas verachtet. Vielleicht leidet er. Womöglich leidet er darunter, dass er allein ist, seit mein Bruder, den wir lieben. Weiß Ihre Mutter, dass Sie mit Herrn Rasumov zusammenkommen? Mutter kann ich nicht mal sagen, dass er überhaupt in Genf ist. Sie meinen, bis er Sie nicht aufgesucht hat oder Sie besuchen will? Und Sie wissen, warum er es nicht tut? Nein, nein. Ich weiß nur, dass er viel zu tun hat. Auch ich sehe ihn nur kurz. Und trotzdem prüft er Sie. Es tut mir gut, es stärkt mich. Er sagte neulich plötzlich, vielleicht ist gerade dies das Leben. Traum und Furcht. Und noch einmal zurück zu den Papieren des Herrn Rasumov. Wir vermuteten, dass es zu zwei Begegnungen mit Sofia Antonovna gekommen sei. Sein Tagebuch ist nicht genau in diesem Punkt. Es enthält ein einziges Gespräch von großer Länge, das aber in der Mitte etwa durch einen Szenenwechsel unterbrochen ist, sodass man auf verschiedene Gelegenheiten schließen darf. Rasumov traf Sofia Antonovna in Begleitung der beiden Männer wieder, mit denen sie nach Genf gekommen war. Der eine wird als schlank und hochgewachsen beschrieben, der andere als klein und dick. Rasumov bezeichnet ihn fortan in seinem Tagebuch nur als den Spitzel, ohne diese heimliche Beschimpfung zu begründen. Sofia Antonovna stellte vor. Und dies ist Rasumov. Der Hochgewachsene. Rasumov fand seine Hand geschüttelt mit einer Herzlichkeit. Rasumov, mein Bruder, Rasumov, nur keine Worte jetzt, es gibt jetzt keine. Die Reaktion des Dicken schien scharf abzustechen. Er hörte ein verdrossenes Quieken und etwas wie Rasumov ganz meinerseits. Ich hätte es aber vorgezogen, Haldin selber hier zu treffen und nicht Sie. Was soll das heißen? Sophia Antonovna schien verärgert. Gar nichts, Unsinn. Sie machte eine Handbewegung wie geht weiter, überlasst ihn mir. Sie gingen wirklich weiter. Rasumov sagte, was sollte das bedeuten? Das dulde ich nicht. Wer war das? Freund Rasumov, wenn Sie so weitermachen, werden Sie verrückt. Sie wüten gegen sich und alle Welt. Habe ich kein Recht zu wissen, wer das war? Nikator war es, unser großer Terrorist. Wenn er bei Laune ist, nennt er sich Polizistenfresser. Ein Rüpel mit Erfolg. Und er kommt immer durch. Sie redete ihm lange zu und Rasumov beruhigte sich. Ich ahne auch, warum er so geladen auf sie ist. Ich habe Ihnen von dem Brief erzählt. Aus Petersburg? Ja. Sie sehen, dass mein Wüten meinem Gedächtnis jedenfalls noch nicht geschadet hat. Die Polizei muss sich die Hände reiben, andauernd solche Briefe. Unsere Briefe gehen nur von Hand zu Hand. Ich habe ihn jetzt und es steht etwas darin, was ich nicht wusste. Ich wollte vor den beiden nicht darüber sprechen. Vor allem vor Nikator nicht. Diese... Köter. Lassen Sie das endlich. Nikator kläfft bloß. In diesem Brief ist von einem Kutscher die Rede. Von einem Mann mit eigenen Pferden. Wohnt in Petersburg. Sophie Antonovna hätte sich die Mühe sparen können, Rasumov mit einer Handbewegung zu beschwichtigen. Er wartete gespannt. Die Sache ist die, dass dieser Kutscher, oder besser, hat Haldin ihn je erwähnt Ihnen gegenüber? Haldin traf sich mit irgendwelchen Leuten in seinem Hause. Sie scheinen sich in seinem Stall getroffen zu haben. Der Stall war der sauberste Ort im Hause. Waren Sie auch dort? Nein, Haldin hat mir davon erzählt. Vorher? Natürlich vorher. Nachher kann es schließlich nicht gewesen sein. In einem unserer letzten Gespräche war noch von Semjanitsch die Rede. Sie wissen auch den Namen? Klar. Semjanitsch, der Kutscher, das große Herz, der Kerl, der Prächtige. Haldin hatte seine Sympathien. Mitunter waren sie nicht ohne weiteres zu begreifen. Er liebte gerne. Möglichst auf den ersten Blick. Das erklärt vieles. Alles. Alles? Nein. Semjanitsch war harmlos, nur versoffen. Kannten Sie ihn gut? Gar nicht, ich habe es gesagt. Ich kannte Haldin. Trotzdem haben Sie sich wohl versehen in diesem Kutscher. Man hat ihn ein paar Tage später im Stall gefunden. Tot. Er hing an einem Haken. Ach. Nun ja, er war ja Bürger, Staatsbürger, wahlberechtigt. Ich bin jetzt imstande, Sie über etwas aufzuklären, worüber Sie im Zweifel waren. Tatsächlich hatte Ihr Freund Haldin vor, zu verschwinden aus Petersburg. Der Mann mit seinen Pferden war ein Teil des Fluchtplans. Denkbar. Aber er wurde Haldin zum Verhängnis. Semjanitsch? Ja. Das Rätselraten hat ein Ende. Auch Nikator kann sich jetzt beruhigen. Ich zeige den Genossen heute den Brief. Ich fange an, Sie zu verstehen, Sophia Antonovna. Der Fall wird untersucht. Ich begreife nicht, warum man mich noch nicht befragt hat. Ich stand doch zur Verfügung. Oder gehöre ich selber zu den Gegenständen dieser Untersuchung? Was könnte man Sie fragen? Von Ihnen weiß man alles. Sie dagegen wussten nicht, dass Semjanitsch sich erhängt hat. Richtig. Ein Fall von Reue. Seien Sie nicht allzu hart, auch wenn Sie einen Freund verloren haben. Semjanitsch war ein Mann des Volks. Das Volk ist niemals ganz verhärtet. Soll das ein Trost sein? Lassen Sie das endlich. Sie wussten zweitens nicht, was noch in diesem Brief steht. Was wäre? Dem Brief nach war Semjanitsch am Abend nach dem Attentat tatsächlich stockbetrunken. Ein fremder Mensch kam, fragte nach Semjanitsch, sah ihn liegen und prügelte ihn entsetzlich durch. Ein Fremder, sagen Sie? Ja. Die Leute in dem Haus haben ihn beschrieben. Er soll jung gewesen sein, hochfahrend, dem Umhang nach Student. Nachdem er den Kutscher durchgeprügelt hatte, sei er fortgegangen. Sie haben ihn gehen lassen? Sie waren sprachlos. Es muss sehr schnell gegangen sein. Und Ihre Theorie, Sophia Antonovna? In dem Brief steht die Vermutung, dass es ein verkleideter Polizist gewesen sei. Ich halte das für möglich, für sicher. Und hatte Semjanitsch auch eine Theorie? Er soll geglaubt haben, dass es der Teufel war. Der Teufel sei gekommen, weil er sich betrunken habe, gerade an diesem Abend. Oh, das wäre mal was Neues. Der Teufel als Student, der Teufel in Sachen der Gerechtigkeit. Und jung ist er jetzt auch, der Teufel. Sie sind selber jung, Rasumov. Wenn Sie eigentlich auch zu alt sind, um nicht zu wissen, dass Kinder, Frauen und Revolutionäre Ironie verachten. Weil Sie sie nicht verstehen können. Nein. Sie können sich die Ironie nicht leisten. Am Abend dieses Tages, berichtet unser Gewehrsmann, habe Natalie Haldin plötzlich in seiner Wohnung gestanden. Erregt, trotzdem aber wie entschlossen. Sie habe wissen wollen, ob er ahne, wo Rasumov zu finden sei. In seiner Überraschung habe der Lehrer ihr geantwortet, Rasumov, um diese Zeit? Ich weiß nicht einmal, wer es wissen könnte. Meine Mutter ist fürchterlich erregt. Sie wissen, wie sie sich verändert hat seit... Sie hat geschwiegen, immerfort geschwiegen, bis sie heute Abend plötzlich angefangen hat, es sei mein eigenes Leben, was ich lebte. Sie wisse es und respektiere es. Sie denke nicht daran, mir den eigenen Willen vorzuwerfen. Es war furchtbar. Sie scheint zu glauben, dass ich irgendetwas vor ihr verberge. Ist es nicht so? Sie haben ihn wiedergesehen, Natalie. Ich habe ihn jeden Tag gesehen. Auch heute? Heute nicht. Ich kann ihr doch nicht sagen, dass er hier ist. Und jetzt wollen Sie, dass er zu Ihrer Mutter geht? Er muss jetzt mit ihr reden. Der alte Lehrer warf sich den Mantel über, als sie gingen auf die Suche. Es gab mancherlei Adressen, unter anderem die eines deutschen Buchhändlers, wo sich die Revolutionäre oft versammelten. Rasumov war nirgendwo zu finden. Keiner hat ihn gesehen. Da es zu regnen anfing, sagte der alte Mann zu Natalie, ich bringe sie jetzt nach Hause. Wo er nur sein kann, ob etwas passiert ist, den ganzen Tag... Nein, ich habe ihn heute Abend selbst gesehen. Wo? Am See. War er... Nein, doch. Er wirkte eher heiter, wie erleichtert. Wenig später standen sie vor Haldins Haus. Einige Fenster waren hell. Sie kommen mit hinauf? Es geht auf Mitternacht. Bitte, meine Mutter... Gut, ich... Komm auf den Sprung. Vielleicht hat ihre Mutter sich ja jetzt beruhigt. Das ältliche Dienstmädchen öffnete ihn. Als sie Natalie sah, sagte sie, der Herr, den sie gesucht habe, sei schon eingetroffen. Wer? Welcher Herr? Rasumov war seit einer halben Stunde bei Frau Haldin. Warum mag er gekommen sein, als ich nicht da war? Ich finde das nicht unverständlich. Natalie, ich habe Ihre Mutter unterrichtet, dass er kommen werde. Vor Tagen schon, verzeihen Sie mir. Daher misstraut sie mir. Und sie warteten. Es war vollkommen still, die ganze Wohnung. Sie brauchten nicht lange zu warten, bis sie Schritte hörten, die Tür sich auftat. Natalia Viktorovna. Sie sind überrascht? Sie auch? Der alte Lehrer blickte an Rasumov vorbei ins Zimmer. Frau Haldin saß in einem Lehnstuhl mit geschlossenen Augen, den Kopf gesenkt. Rasumov zog die Tür zu, trat dann näher. Natürlich bin ich froh, dass Sie bei ihr gewesen sind, mit ihr gesprochen haben. Ich habe es gewusst. Was haben Sie gewusst? Wenn Ihre Mutter mich nicht begrüßt hätte, wüsste ich kaum, ob sie gemerkt hat, dass ich da war. Sie hat es gemerkt, Kirill Sidorowitsch, auch wenn sie nicht gesprochen hat. Und Sie womöglich auch nicht. Auch für mich ist es ein Trost gewesen, Sie zu sehen. Obwohl wir kaum gesprochen haben miteinander. War es ein Trost? Sie sind der einzige Mensch der Welt, der... Sie vertrauen mir. Auch Sie. Und auch so leicht. Sie sind zu spät gekommen. Wir haben Sie gesucht. Sie missverstehen mich. Ich wollte sagen, dass ich Sie zu spät gesehen habe. Sie wollen gehen? Ich? Noch nicht. Ich muss Ihnen etwas erzählen. Ich habe es heute erst erfahren. Ich glaube, ich weiß es schon. Sie können es nicht wissen, es sei denn, auch Sie bekämen Post aus Petersburg. Ich weiß es von Sofia Antonovna. Ich habe Sie zum Zug gebracht. Sie lässt Sie grüßen. Können Sie verstehen, dass ich danach beschlossen hatte, Sie nicht wiederzusehen, Natalia Viktorowna? Aber Sofia Antonowna sprach sehr gut von Ihnen. Ich war froh, dass Sie nicht im Hause waren, als ich kam. Ich wollte Ihrer Mutter sagen, dass Ihr Bruder von ihr gesprochen hat, von ihr und Ihnen. Auch von mir? Was hat er von mir gesagt? Dass Sie gläubige Augen hatten, keine Arglist kennten. Nicht einmal die List, dass Sie ein Opfer würden. Der, den wir lieben, kannte doch nur Opfer. Der, den wir lieben. Wann hat er es gesagt? Das letzte Mal, als er geredet hat. Ich glaube nicht, dass er danach noch was gesagt hat. Verschweigen Sie jetzt etwas? Nein. Sie wissen ja jetzt alles. Von Sofia Antonowna. Glauben Sie an Reue, Nathalie? Natürlich. Glauben Sie, dass Reue wirkt, etwas bewirkt, bewirken kann? Ja. So wäre es Jemjanitsch also schon vergeben. Übrigens, Ersoff, der Mann des Volkes. Aber dem Volk kann ja vergeben werden. Und Rache? Wie steht es mit der Rache? Kirill Sidorowitsch, ich glaube, dass die Zukunft mit uns allen Erbarmen haben wird. Mit den Tätern, mit den Opfern. Sonst gibt es keine Zukunft. Aha. Von Rache halten Sie schon weniger. Aber nehmen wir mal an, der wirkliche Verräter Ihres Bruders, den wir lieben, ja, Sjemjanitsch kommt auch drin vor, wenn auch am Rande der Geschichte, gegen seinen Willen. Wir nehmen also an, dass der Verräter ein Student war, ein Student wie er, und dem Ihr Bruder etwas leichtsinnig vertraute. Aber Sie sollten besser schlafen gehen. Sie sehen müde aus und die Geschichte ist sehr lang. Sie kennen sie doch aber. Ich habe sie mal gehört. Eine Treppe kommt darin vor. Die Frage ist nur, wer in der Geschichte am meisten zu beklagen ist. In der Geschichte? In der Geschichte. Wissen Sie, warum ich hier bin? Ich will es Ihnen sagen. Weil es in der Welt nur einen Menschen gibt, zu dem ich gehen kann. Aber die Geschichte, Kirill Sidorowitsch, die Geschichte! Die Geschichte ist aus. Sie endet hier, bei mir. Die Geschichte ist aus, der Vorhang ist gefallen. Schweigen herrschte, auf unserer Seite wenigstens. Gäbe es nicht Nachrichten von denen, die sie überlebten, und Frau Haldin ausgenommen, überlebten sie sie alle. Ja, Rasumov. Er ging am selben Abend noch zu den Genossen, die sich bei jenem deutschen Buchhändler versammelt hatten, und gestand. Nekator, der Terrorist und Polizistenfresser, warf sich auf ihn und sprengte ihm mit zwei fürchterlichen Fausthieben die Trommelfelle. Der Getäubte stürzte auf die Straße, wo eine Straßenbahn ihn anfuhr. Jetzt, ich rede in den Zeitbegriffen des alten Lehrers, unseres Gewehrsmanns, den ich zu vertreten hatte, jetzt vegetierte irgendwo ein Krüppel, gepflegt von einer alten Helferin der Genfer Revolutionäre, die die Zarenherrschaft und den Umsturz gleichermaßen hasst. Nekator ist abgetreten, in Pension gegangen, er war pensionsberechtigt, das stellt sich heraus. Merkwürdig, dass ihn Rasumov durchaus durchschaut hatte, als ihn Spitzel nannte. Nekator war ein Spitzel der Petersburger Polizei und, wie Rasumov selber, nach Genf geschickt, um die Genossen zu beobachten. Das Rencontre der Agenten war nicht eingeplant. Drittens, Sofia Antonovna. Auch sie lebt nach wie vor in Zürich, tätig, gläubig, gar nicht umzubringen. Natalie Haldin schließlich, von der uns der Gewehrsmann mitteilt, dass sie, als Rasumov an jener Nacht das Haus verlassen hatte, ihm zugeflüstert habe, jetzt sei sie unglücklich und sie könne nicht unglücklicher sein als jetzt, in diesem Augenblick. Natalie ist nach dem Tod ihrer Mutter geblieben, irgendwo im Westen, im Zentrum der Aktionen, wo sie hilft. Sie hilft Erniedrigten und Beleidigten, hilft den Genossen. Sie hilft aus, sodass von Glück und Unglück in Bezug auf sie nicht mehr die Rede sein kann. Soweit die Personalien. Schließlich noch zu zwei Bemerkungen, die gefallen sind in unserer Erzählung und offen blieben. Erstens, wie waren Rasumows Papiere in die Hände unseres Gewehrsmanns gekommen? Wir finden in der Erzählung der letzten Begegnung zwischen Natalie und ihrem alten Lehrer einen Moment notiert. Der Lehrer verabschiedet sich, will gehen. Natalie tritt an ihren Schreibtisch und entnimmt dem Schubfach ein Päckchen. Sie gibt es ihm. Ein Buch? Nur Hefte. Sie wurden mir zugeschickt. Von Rasumow? Sie dürfen sie behalten oder auch vernichten, wenn Sie sie gelesen haben. Nur denken Sie beim Lesen daran, dass ich wirklich wehrlos war. Wehrlos? Ich wäre selber kaum auf dieses Wort verfallen. Es steht in einem dieser Hefte wörtlich wehrlos. Es ist auch wahr, ich war wehrlos. Ich glaubte manchmal, Sie hätten es bemerkt. Ich will gerecht sein gegen diesen Menschen. Deshalb sollen Sie dran denken. Danach Abschied. Der alte Lehrer geht. Im Gehen denkt er, wer kann seine Ohren schließen vor dem erstickten Schrei des Schmerzes? Und ein zweiter Nachtrag, und zwar zu unserer Bemerkung, dass auch Rasumow ein Agent und als Agent von Petersburg nach Genf geschickt gewesen sei. Die Sache ist nur angedeutet, nicht ausgeführt in unserer Erzählung, und der Gewehrsmann hat ein gewisses Recht, so zu verfahren. Rasumow hat seinen Auftrag ja nicht ausgeführt und nie daran gedacht, ihn auszuführen. Vermutlich stützt unser Zeuge seine Mutmaßung allein auf ein Gespräch, das in Rasumows Papieren wörtlich aufgezeichnet fand. Sie erinnern sich der polizeilichen Durchsuchung seines Petersburger Zimmers, der Studentenbude, und der Beschwerde Rasumows bei den Behörden. Er wird vorgeladen, ein uniformierter Schreiber, der ihn geleitet, eröffnet ihm, sie werden Grigori Matwiejewitsch Mikulin vorgeführt. Der Mann, der diesen Namen trug, hatte nichts Furchteinflößendes an sich. Sein ruhiger, erwartungsvoller Blick war bereits der Tür zugewendet, als Rasumow eintrat. Rasumows Papieren ist zu entnehmen, dass er selber in gereizter Stimmung war. Ich bin gekommen. Sehr lobenswert, obwohl... Rasumow beklagte sich darüber, dass er missverstanden worden sei von den Behörden. Ich fühle mich verdächtigt. Nicht einmal Haldin hätte das Recht, mich zu verdächtigen. Ich habe gehandelt, wie ich handeln musste, handeln wollte, und weder aus Ergebenheit noch weil ich feig war. Ich bin allein, ich bin ein Einzelner. Und das ist Schwäche, gewiss. Aber auch die Schwäche kann überlegen sein, sobald sie denkt. Die Behörden hätten es berücksichtigen sollen. Haldin auch. Auch Einzelne können sich entscheiden. Ich hatte mich für mich entschieden. Was wollten also Ihre Polizisten in meinem Zimmer? Ich habe Ihnen mit Interesse zugehört und bis zu einem gewissen Grad verstehe ich Sie. Dem Umstand, dass ich Ihnen zugehört habe, können Sie übrigens entnehmen, dass ich unsere Begegnung nicht als rein amtlich betrachte. Ich fühle mich verdächtigt, habe ich gesagt. Sie sind zornig. Ist das vernünftig? Müssen Sie es so auffassen? Ich bin vernünftig, ich denke. Ich bin sogar ein Denker, falls Sie gestatten, obwohl ich kein Sklave deutscher oder irgendwelcher anderer ausländischer Philosophen bin. Ich denke Russisch. Ich denke, denke. Das Wort ist, soweit mir bekannt ist, nicht verboten. Nicht einmal das Denken selber ist verboten. Man muss nur korrekt denken. Korrekt. Ich gebe zu, dass ich darauf gespannt war, Sie kennenzulernen. Ich darf Ihnen auch versichern, dass man Verständnis für Sie hat, für Ihre Lage. Ich selber denke zum Beispiel ganz ähnlich wie Sie. Reformen sind für mich hauptsächlich eine Frage der Methode. Alles andere sind Rauschzustände, Hysterie. Was wollen Sie damit sagen? An dieser Stelle der Abschrift und die Mitteilung unseres Gewehrsmanns halten sich wortwörtlich an die Tagebücher Rasumows, schiebt er ein: Soweit mir bekannt, hat Staatsrat Mikulin die Frage nicht beantwortet. Er zog stattdessen Rasumow in ein vertrauliches Gespräch. Es ist eine Besonderheit der Russen, dass sie jederzeit bereit sind, abstrakte Gedankengänge zu verfolgen. Und beide waren Russen. Nach der Bemerkung und auch so dies, kommt der alte Englischlehrer ausführlich auf Mikulin zu sprechen. Er nennt ihn einen mächtigen Beamten, der seinen großen Einfluss mehr auf die Art und Weise der allgemeinen Amtsführung als auf diese selbst gerichtet habe. Zurzeit sehr Direktor der polizeilichen Überwachung Europas gewesen, nachrichtendienstlicher Tätigkeiten, also die wohl auch die russische Opposition betroffen haben, wenigstens soweit sie emigriert war. Wörtlich fährt der Lehrer fort: Die Welt hörte erst in der Stunde seines Sturzes von Staatsrat Mikulin, bei Gelegenheit eines jener Prozesse nämlich, die so erstaunlich sind, weil sie einen Einblick in die innere Mechanik der Selbstherrschaft erlauben. Das ungeheuerlich harte Urteil bedeutete den bürgerlichen Tod des Staatsrats, seine Herabwürdigung zum gemeinen Sträfling, also vielleicht nicht nur den bürgerlichen Tod. Er versank in einer Welle Schlamm, und er versank darin nicht ohne Würde, nichts verlauten lassend als den einen Satz, dass er unschuldig sei. Das kann natürlich wahr sein, wahr gewesen sein, in irgendeinem Sinne. Es gibt für Unschuld nicht nur eine Möglichkeit. Über diese Frage lässt sich unser britischer Gewährsmann aber nicht aus, sodass vermutet werden darf, er könnte Mikulins Beteuerung für einen weiteren Beweis für die Besonderheit der Russen gehalten haben, dass sie eben jederzeit bereit sind, abstrakte Gedankengänge zu verfolgen. Wir gehen weiter. Der Staatsrat war fast heiter, als er sagte: Sie sehen, ein verständiges Gespräch ist immer ein befriedigendes Ereignis. Rasumow sagte laut und ohne aufzublicken: Gespräch? Ich habe Ihnen zugehört. Oh, zuhören ist eine große Kunst. Ich nehme an, dass man mich nicht mehr braucht. Das, Herr Rasumow, steht noch dahin. Sie brauchen nicht zu befürchten, dass Sie unter Zwang stehen, von uns beobachtet zu werden. Aber am Ende werden Sie gewiss zu uns zurückkehren. Ich? Zu wem? Die Dinge sind höchst wunderbar geordnet. Kirill Sidorowitsch, was tun Sie da? Ich gestatte mir, mich zurückzuziehen. Mich ganz einfach zurückzuziehen. Kirill Sidorowitsch! Mich zurückzuziehen. Wohin? In der Kultur-Sonntagsstudio. Sie hörten ein Feature von Ernst Schnabel aus dem Jahr 1974 mit den Augen des Westens, Reportage über einen politischen Roman von Josef Conrad. Es sprachen Joachim Notke, Kurt Bücheler, Christian Brückner, Rolf Marnitz, Ute Marin, Maria Axt, Moritz Miller und der Autor. Redaktion Hanjo Kesting, der in einem einleitenden Beitrag unter dem Titel Seemann und Schriftsteller an den Rundfunkpionier Ernst Schnabel erinnerte.